Ich sehe mich sitzen zwischen den Erlen unten am Bach. Fülle einen Eimer mit grauer Tonerde, was ich nicht soll. Schleppe den Eimer nach Hause, den Ziegenstall, was ich nicht darf. Und versuche den Ton zu kneten, ohne mich schmutzig zu machen, was ich nicht kann. Um dann ein Tier daraus zu formen, von dem ich nichts weiß. Ich denke an einen Büffel, der stark ist, mutig und schön. Ich selbst bin oft sehr ängstlich und finde mich hässlich und klein. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spüre ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Ich rolle 4 Würste, das sind die Beine. Setze darauf den Rumpf, überhastet und ohne Plan. Das Gebilde knickt ein in den Knien und ähnelt so mehr einem Schwein. Ich biege aus feinem Draht ein Skelett und beginne von vorn. Die Figur bleibt stabil, wirkt aber plump. Ich schwitze. In den Kleidern und Haaren trocknet der Dreck. Ich setze mich erschöpft in eine Ecke. Weiß keinen Rat. In der Ecke meckert der Ziegenbock. In seinen Bewegungen, dem Verhältnis von Gliedern und Rumpf, finde ich etwas von einem Büffel. Nur eine Idee. Und nun wächst aus 4 schlanken, kräftigen Beinen wieder ein Tier. Die breite, zottige Brust, der wuchtige Nacken, der kleine gehörnte Kopf tief gesenkt, der Schwanz mit der Quaste dran, und diesmal ist es ein Büffel, ein Bild der Schönheit und der Kraft. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Ich denke an meinen Vater, wenn der abends nach Hause kommt und die Mutter sagt, war es schwer, komm, setz dich und iss. Oft sehe ich ihm zu dabei. Ich mag seinen Geruch nach Erde und Schweiß. Auch meine Arbeit war schwer. Ich bin stolz, betrete die Küche und die Mutter sagt, wie siehst du denn aus? Deine Hose, das Hemd. Ich bücke mich tief, die Schläge treffen um meinen Rücken. Ich versuche, den Büffel zu schützen und nur ein Hinterbein bricht ab. Ich verstecke den Büffel unter dem Bett und schlafe nicht gleich. Morgen früh zeige ich ihn dem Lehrer, der hat uns erzählt, schon Urmenschen hätten aus Ton Figuren und Töpfe geformt. Und er wird sich den Büffel ansehen und sagen, gut gemacht. Nebenan höre ich, wie die Mutter zum Vater sagt, was soll aus dem Jungen bloß noch werden? Er liest nur den ganzen Tag, lutscht immer noch am Daumen und immer ist er schmutzig. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Am nächsten Morgen wickle ich den Büffel in Zeitungspapier. Meine Mitschüler prügeln mich gerne und neulich haben sie mich gepackt und meinen Daumen in frischen Kudung gesteckt. Darum nehme ich heute den Umweg. Ich klettere über den Zaun, durchquere die Wiese, den Wald, springe dann über den Bach. Ich rutsche aus und stürze, der Büffel fällt mir aus der Hand. Ich fische ihn aus dem Wasser. Es regnet. Und ich komme zu spät. klopfe an, betrete die Klasse, alles lacht. Einer schreit, diese Potzer wühlt schon genauso im Dreck wie sein Alter. Und der Lehrer sagt, schon wieder Hans der Träumer, wo kommst du her? Ich will etwas sagen, kann aber nicht, ich hab's nicht gelernt. Wenn mich etwas stark angreift, kann ich nie sprechen, bis heute noch nicht richtig. Ich drücke mich in meine Bank, durchnässt und friere im Traum. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spüre ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt.